Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency, heute mit einer Schnapszahl. Die 77. Episode ist das heute nämlich, wie immer mit mir, mit Christian Grasse am Mikrofon. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bin ich aber nicht ganz allein im Studio, denn ich bekomme noch Besuch und zwar von Nils Schäfer und Bernd Plonsch von Wiki. Ein ausführliches Gespräch mit den beiden wird es geben und natürlich auch Musik von Wiki. Los geht's mit Letting Go von ihrer brandneuen Yes EP. Gast heute bei Frequency Bernd Plonsch und Nils Schäfer. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ich habe ja so ein bisschen auch natürlich recherchiert, auch wegen dem Namen schon allein. Und ihr habt ja auch so einen Untertitel auf eurer Webseite auf Japanisch. Also ich kann natürlich kein Japanisch und habe mich natürlich gefragt, was das wohl bedeuten mag und habe dann einfach mal den Google Translator gefragt. Schon alleine erstmal, wie man das überhaupt ausspricht. Ich kann das ja mal gerade abspielen, wie der Google Translator das sagen würde. これが僕たちが愛ししていること。 Übersetzt, zumindest laut Google Translator, das ist, das wir lieben, sind sie. Ja, oder auch, also this is what we do, this is what we love. Okay, woher kommt eigentlich diese Affinität zum Japanischen bei euch? Bernd, Nils zeigt auf Bernd. Genau. Gut, meine Frau ist Japanerin, aber das, ich meine, das hilft definitiv dabei, so Untertitel zu definieren und zu finden. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, ist es ganz nett, so eine nicht ganz offensichtliche Art und Weise zu finden, Dinge auszudrücken. So wie ja Musik auch vielleicht nicht immer ganz direkt ist. Es ist eine andere Sprache eben auch für die Sprache nicht kennen, nicht so direkt. Und bietet auch mehr Interpretationsräume. Und auch die japanische Sprache an sich ist zum Teil sehr bildlich, was sehr schön ist. Und auch Wiki ist zwar ein ganz normaler japanischer Nachname auch, aber bedeutet eben auch Gärtner. Und ja, auch das kann man für sich besetzen. Ihr habt vorhin gerade von der Anfangszeit gesprochen. Gibt es da einen Song, der euch so in den Kopf kommt, aus frühen Tagen, der auch veröffentlicht wurde, den wir hören können? Definitiv. Also ich weiß es gerade gar nicht. Der hatte irgendwann ursprünglich mal den Titel Weilheim. Später wurde er dann zu Circles. Auch eine Hommage an The No Twist schon? Oder? Naja, die Titel hatten am Anfang hatten die immer so Arbeitstitel und dann haben wir uns irgendwann so ein bisschen auf Städte eingeschossen irgendwie und dann, ja, ganz offensichtlich gab es eine Verbindung zu Weilheimer Bands und deswegen hieß der zu Beginn Weilheim und irgendwann dann eben darum auch dann, sag ich mal, dieses ganz so arg offensichtliche rauszunehmen, haben wir uns dann für Circles als Liedtitel entschieden und das ist der erste Song, den wir zusammen aufgenommen haben auch und der ist tatsächlich auch aus einer quasi Jam-Session im Bandraum entstanden, wo wir dann gesagt haben, komm, wir fahren jetzt nach Hause und nehmen wir noch auf und dann haben wir uns bei Bernd und das Hochbett gesetzt und haben den Song noch mit unseren damaligen eingeschränkten Möglichkeiten aufgenommen, aber das ist quasi schon im Prinzip die Geburtsstunde von Wiki gewesen und deswegen ist das eigentlich der erste Wiki-Song. They won't call you up. Circles von Wiki. Was auf jeden Fall auffällig ist oder was mir gleich ins Auge gesprungen ist, ist die 1.0 hinter dem Song. Das zieht sich auch irgendwie durch fast alle eure Stücke, dass ihr die versioniert, also zumindest diesen Eindruck erweckt, dass es da Versionen gibt. Und 1.0 ist ja so in der Software-Metapher mehr oder weniger so die erste richtige, fertige Version. Mhm. Alles davor sind ja so Probeversionen, Beta-Versionen und so weiter und so fort. Ist das die Metapher, die ihr auch wählen wolltet, weil eure Stücke nie so richtig fertig sind oder wie kommt das? Ja, also im Prinzip geht bei uns der Weg immer tatsächlich über die 0.1 bis hin zur 1.0 und irgendwann ist halt, also ich sag mal so, in einem Aufnahmeprozess bei uns war das oft so gewesen, dass wir eben einer kommt mit der Idee, wir haben das dann ausgetauscht, diese Idee, hinher und je nach, sage ich mal, Fortschritt, was ein Zusatz in diesem Song gebracht hat, ging das halt dann eben auch in 0,1er Schritten weiter, beziehungsweise einfach auch manchmal in viel kleineren Schritten. Und irgendwann kriegt der Song dann sozusagen erreicht er einen Status, wo man ihn entweder selber nicht mehr hören kann und ihm dann einfach eine 1.0 gibt, oder besser noch, dass er dann einfach für einen irgendwann zumindest erstmal fertig erscheint in dieser Version und dann kriegt er irgendwann das 1.0. Ich glaube, ein Song, der hat nicht mal die 1.0 geschafft, weil der irgendwie immer nicht ganz fertig klang für uns und dann haben wir ihn in einer 0.9.7 Variante rausgebracht, weil wir uns einfach damit nicht weiter beschäftigen konnten. Genau, aber prinzipiell geht bei uns der Weg einfach von verschiedenen Stadien bis hin zum 1.0. Das ist die Arbeitsweise. Klingt ein bisschen technisch, ist aber eigentlich ganz, ganz hilfreich, einfach um sich selber so ein bisschen Eindruck zu geben, auf welchem Status man gerade steht bei dem Song. Ja. Und es muss da auch gar nicht enden, also da endet das im Prinzip für uns mit der 1.0, aber es kann dann durchaus noch weitergehen über die 1.0, also 1.1 oder 2.0, 3.0, je nachdem, also Richtung Remixe oder andere Verwendungsmöglichkeiten oder Weiterentwicklung, sorry. Ja, ich finde das eigentlich eine ganz schöne Metapher, was, glaube ich, auch so ein bisschen eure Musik unterschreibt und verstärkt, in dem Sinne, dass ihr, zumindest so wie ich das wahrnehme, Musik auch als Prozess versteht. Dadurch, dass ihr ja auch sehr offen seid für Remixes, viele Remixe schon entstanden sind, ihr auch natürlich eine Creative Commons Lizenz benutzt für eure Werke, die ja irgendwie die Bearbeitung, Weiterverarbeitung und das Remixen nicht nur erlauben, sondern auch explizit darauf quasi auffordern, das zu tun. Hattet ihr schon immer so einen Blick auf Musik oder ist das gewachsen mit euch in dem Zusammensein, Musik machen, Jam? Wie kam das so, diese Musik als Prozess zu denken? Also in dem konkreten Falle würde ich jetzt sagen, vor allem in der Arbeitsweise begründet, dass einfach die Arbeit mit Bernd zusammen für mich selber, also ich hatte vorher auch in anderen Bands gespielt oder auch parallel noch in anderen Bands gespielt und das war halt einfach immer so ein Ding, wir gehen in den Proberaum, wir machen da unsere Songs, vier Leute wurschteln irgendwie dran rum und die Arbeitsweise war einfach eine andere und irgendwann kam da halt dann auch ein Song bei raus, aber mit Bernd war das einfach immer so, es war von vornherein gleich immer, wir haben die Ideen gleich fixiert, wir haben die aufgenommen, wir haben uns ausgetauscht und in dem Sinne war die Musik, die dann irgendwann entstanden ist, immer ja, ein Prozess eben. Und die Idee dann sozusagen auch mit diesen Remixen und so weiter, dass das auch weiterentwickelt werden kann und so weiter, das kam dann irgendwann erst später auf. Einfach weil ich glaube tatsächlich Freunde von uns, also der Dino von Beat is Murder, er auch damals einfach gleich angeboten hat, er bringt die EP als Online-Single raus, die wir dann, unsere erste EP, und er macht aber auch gleich Remixe davon und das fanden wir so geil, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, warum eigentlich nicht, dass das Zeug dann auch gleich zum Remix freigeben und also ich denke, dass, was du auch gesagt hast, der Blick darauf, der ist eigentlich, also dieses ganze Ding als Prozess zu sehen, das ist eigentlich auch wirklich erst dann irgendwann entstanden und beispielsweise auch dann die Entwicklung, also wenn der Song dann fertig ist, wenn er dann irgendwann bei uns die 1.0 hat und dann in den Proberaum zu gehen und dann das Ding vielleicht auch noch in irgendeiner Form für eine Live-Umsetzung vorzubereiten, das ist dann wieder noch eine ganz andere Hausnummer. Also das ist dann tatsächlich einfach nochmal quasi noch eine Schippe drauf auf das, was wir da mit 1-0 erreicht haben. Also insofern, ich denke, das hat sich tatsächlich erst so nach und nach entwickelt, dieser Blick, das als Prozess zu sehen, ja. Aber es war auch eine befreiende Möglichkeit, die sich, wie du ja auch schon meintest, vor allem dadurch ergab, dass wir eben außerhalb von diesem klassischen Bandkontext gearbeitet haben. Du hast gerade auch, Nils, angesprochen, dass die Musik zu entstehen zu lassen, ist eine Sache, aber die dann auch noch so hinzukriegen, dass man das Ganze live performen kann, ist sicherlich nochmal ein ganz anderer Schritt. Darüber würde ich definitiv gleich sprechen. Ihr wart ja auch gerade auf Tour. Was auch noch ganz auffällig ist an eurer Musik, sind natürlich so diese ganzen verspielten elektronischen Klimbim-Sachen, die so in der Musik passieren. Das hat natürlich sofort auch, unterstützt natürlich auch durch diese Versionspolitik, will ich es jetzt mal nennen, hat sofort so einen digitalen Charakter und so einen Fokus aufs Digitale. Ihr habt aber ein Stück auf eurer Shake Shake EP, die auch eben schon angesprochen bei Beat is Murder erschien, ein Stück Reykjavik, was einen sehr analogen Touch hat, was schon allein dadurch zu erklären ist, dass am Anfang so ein Sound einer Kassette zu hören ist. Wir können den Song ja gleich mal hören und dann würde ich gerne mal erfahren, wie ihr das seht mit analog und digital, was das für euch bedeutet. Also hier Reykjavik 1.0. Heute live zu Gast, beziehungsweise live für mich, für euch ist es die Aufzeichnung, sind Bernd Plonsch und Nils Schäfer alias Ueki. Wir haben gerade Reykjavik 1.0 gehört von der Shake Shake EP, die ist schon ein paar Jahre alt, erschienen beim Beat is Murder Records Net Label. Ja, Rest in Peace muss man da sagen, gibt es leider nicht mehr, das gute Stück. Aber die EP ist ja immer noch online, unter anderem beim Internet Archive zu finden, für diejenigen, die sich das Ganze runterladen wollen. Man hat gerade schon gehört, es hat einen ganz analogen Touch. Man hört so den Klang einer Musikkassette im Hintergrund. Und das würde mich doch mal interessieren, weil das ja ziemlich gegensprüchlich zu dem sonst sehr digitalen Anspruch der Stücke ist. Warum diese Hommage an die gute alte Musikkassette, wenn ihr doch so eigentlich so sehr digital klingt? Es gibt eigentlich gar keinen digitalen Anspruch. Ich würde sagen, es ist alles eine Mischung oder alles so ausgewählt, wie es in dem Moment Sinn macht. Und analoges und die Wärme, die davon ausgeht und auch von der akustischen Gitarre, das also lustigerweise die Geschichte dazu, der Song ist tatsächlich komplett akustisch, also da ist kein elektronisches Element drin. Wir haben den damals aufgenommen, weil wir eine Anfrage bekommen haben für einen zwar sehr kleinen, aber ja, einen kleinen Sampler-Beitrag zu machen für einen Akustik-Sampler. Und da Wiki im Prinzip keine, in dem klassischen Sinne damals, gut, wir hatten zwei Songs gemacht oder so, aber wir waren schon eher so auf dem Ding, so elektronischere Produktionsmethoden zu wählen und so weiter. Aber da hat es dann geheißen, ob wir auf diesen Akustik-Sampler drauf wollen in irgendeiner Form. Und dann habe ich Bernd vorgeschlagen, einfach einen Song aufzunehmen, der komplett akustisch ist, der aber trotzdem nicht akustisch in dem Sinne hundertprozentig klingt und auch zu unserem Stil in Anführungszeichen passt, den wir uns da so ausgedacht haben damals, und in dem Sinne ist der Song tatsächlich komplett akustisch entstanden durch, ich glaube, Beatbox und Knistergeräusche von irgendwelchen Tüten und die Akustikgitarre, die alles dominiert, und Bernds Kassettendeck, was er sich damals, glaube ich, irgendwo speichertechnisch irgendwo abgestaubt hatte, das dann diese Spulgeräusche da produziert im Hintergrund, ja. Ja, die erzeugen auf jeden Fall eine ganz eigene Atmosphäre, die dem Stück sehr gut steht, finde ich. Mhm. Auf der aktuellen EP, Yes heißt die, da sind 5 Stücke drauf, die von der Anmutung her doch recht unterschiedlich sind. Da ist ja die Gitarre sehr dominant, bei Tahara ist, glaube ich, komplett rein elektronisch, auch ohne Gesang, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist das so ein bisschen... Wiederum diese Versionierungsfrage, so ein Schauen, was geht, was so euer Spektrum ist. Habt ihr euch noch nicht so richtig gefunden oder wollt ihr auch so breit aufgestellt im Klang sein? Also die Yes EP, die im Moment nur online steht, war für uns lange, glaube ich, ein Problem in dem Sinne, dass, weil du, was du auch ansprichst, dass diese Vielfalt so da ist. Die Songs sind entstanden, sage ich mal, in der Zeit kurz bevor Bernd nach Berlin kam, vor 1,5 Jahren, bis ja vor kurzem, würde ich sagen, also vor ja bis jetzt eigentlich. Und wir haben da einfach viel ausprobiert und einfach auch viel gemacht, und ich finde halt nicht, dass da irgendwo stilistisch eine Bremse drin sein muss, wenn einem eine Idee gefällt. Und in dem Sinne klingt das vielleicht jetzt nicht so ganz homogen, die EP. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir möchten das jetzt in dieser Form zumindest mal gesammelt jetzt erstmal online stellen. Was dann weiter damit passiert, müssen wir mal gucken. Die grundsätzliche Idee ist, jetzt nochmal eine zweite EP hinterherzuschieben, die vielleicht jetzt in einem kürzeren Zeitraum entsteht und die auch klanglich ein bisschen homogener ist. Und dann... naja, im Prinzip wie so eine kleine Werkschau, eine EP 1 und eine EP 2 zu haben. Der Urplan war mal, ein Album zu machen, aber das hat definitiv nicht funktioniert. Also das wäre einfach so eine zerfahrene Geschichte gewesen, und wir hätten dann auch da Songs drauf gehabt, die jetzt dann irgendwie 3 Jahre alt sind mittlerweile, und das war dann irgendwie auch einfach nicht so sehr, sehr ansprechend. Gut, dann hören wir jetzt noch ein Stück und danach reden wir mal über das Live-Spielen, wie ihr eure Klänge live umsetzt. Das würde mich nämlich auch stark interessieren. Habt ihr einen bestimmten Song, den wir spielen sollen? Von der neuen EP? Einer von den Let-Songs. Let Us oder Letting Go? Genau, unterschiedlicher können sie nicht sein. Let Us vielleicht. Okay, dann Let Us. Zu finden bei Bandcamp. Whisper into the night. Let Us von Oiki, von der neuen Yes EP, die ganz schnell und unverhofft den Weg ins Netz fand, wie ich zumindest gerade erfahren habe. Ich glaube, da wollen die beiden nicht so ganz genau drauf eingehen, aber man muss ja auch nicht immer alles erzählen. Ein bisschen kann ja auch geheim bleiben, genau, was so erzählt wurde, während die Musik lief. Das könnt ihr nicht hören, aber ich weiß es. Wir können es mal als japanisches Statement auf der Seite veröffentlichen. Ja, diese EP habt ihr natürlich, nehme ich an, ich habe es leider nicht geschafft auf das Konzert hier in Berlin, aber ich nehme an, ihr habt auch die Songs live performt. Wie geht das vonstatten? Seid ihr tatsächlich nur zu zweit auch auf der Bühne oder wie fabriziert ihr diese Klänge live? Also anfangs waren wir zu zweit und haben es im Proberaum versucht zu zweit, aber nicht auf der Bühne im Proberaum. Das stimmt. Und dann war, glaube ich, der erste Ansatz der, Leute hinzuzuholen, die Lust darauf hatten und dann Schritt für Schritt zu gucken, wie viele Leute müssen wir denn dazu holen, dass es sich gut anfühlt und entsprechend voll klingt. Aber es ist eine riesen Herausforderung, weil zwischen den Aufnahmen und denselben Ding live zu spielen, das ist ein großer Schritt. Es ist dann schon nochmal was anderes. Also Bernd sagt ja auch, es ist eine Herausforderung, das erstens dann irgendwie auch so hinzukriegen, dass das überhaupt immer gut klingt. Aber wenn es denn dann irgendwann läuft und klingt und so, dann ist das schon nochmal für mich zumindest über die 1-0 hinausgehend. Ja. Noch eine Schippe drauf, ja. Und was diesmal vielleicht auch bei der aktuellen Inkarnation so ein Thema ist, was wir vorher nicht hatten, ist eben alles wirklich auch live zu spielen. Wir hatten, wie du ja schon merkst, wir machen sehr computerlastige Musik im Gesamten dann und hatten eben anfangs auch viel mit Patterns gearbeitet und vorgefertigten Sounds und so. Und aktuell möchten wir eigentlich, dass alles nachvollziehbar und sichtbar live ist. Also da wird tatsächlich auch wirklich fast jeder elektronische Beat, außer der Neubeat in dem einen Song, der nicht nachzuspielen ist, weil er so stoisch ist, aber es wird wirklich jeder Beat wird auch versucht nachzuspielen. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der sich, finde ich, immer mehr durchsetzt. Also ich meine, vor ein paar Jahren, da war es ja so diese, Anführungszeichen, Laptop-Bands, Solo-Acts, die dann halt irgendwie nur mit dem Laptop bewaffnet oder halt auch mit Loop-Samplern. Es gab ja einen Riesenboom. Und jetzt, finde ich, ist es wieder so, dass man versucht, doch irgendwie authentisch Musik zu erzeugen, ohne jetzt irgendwie alles vom Sampler kommen zu lassen. Würdet ihr das unterschreiben oder ist das so ein Blick, den ich so aus meiner Filterbubble habe in meiner Musikwahrnehmung? Also ich kenne, glaube ich, noch genug Acts, wo ich dann enttäuscht bin, wenn die da wirklich nur mal im Laptop stehen. Also gerade so elektronische, aber so Hörelektronik. Also jetzt nicht so hier die Dance auf die 12 Techno-Acts, aber eben so gerade jetzt mal als Beispiel das Holy Other als Vorband von Beach House in Berlin, der stand da mit dem Laptop und es war einfach total langweilig. Er hat einfach komplett das gemacht, was er auf der Platte macht und man dreht sich da jemanden, der an Knöpfen dreht, hinten beleuchtet, mit eigentlich sieht man nur seinen Umriss und das finde ich tatsächlich einfach ein bisschen langweilig. Also ich weiß nicht, ob es dann einen Trend gibt, aber für mich persönlich ist es einfach cooler, wenn da auf der Bühne auch ein bisschen was passiert. Sonst kann ich mir die Platte irgendwie auch zu Hause anhören. Außer es ist jetzt einfach Dance-Mucke, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Lass uns noch einen Song hören und dann würde ich gerne nochmal über diese Digitalveröffentlichung, Netlabels und auch darüber, wie es bei euch weitergeht, sprechen. Ja. Habt ihr noch eine Idee, welchen Song wir spielen könnten von der Yes EP? Tahara finde ich schön. Der Song mit den wenigsten Spuren. Das heißt, wie viele? 10. 100. Genau, ne, vielleicht ist es auch alles auch total unterstapelt, ich weiß es nicht, aber weniger auf jeden Fall. Sehr übersichtlich. Von Wiki alias Bernd Plonsch und Nils Schäfer. Ihr hattet die erste EP bei Beatles Murder Records veröffentlicht, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Netlabel gibt es leider nicht mehr. Ist euch das Konzept Netlabel immer noch sympathisch? Also wenn ein Netlabel oder grundsätzlich jemand, wie das auch damals bei Dino von Beatles Murder war, Interesse bekundet an der Musik und die in irgendeiner Form verbreiten möchte oder die irgendwo online stellen möchte, um die sozusagen Leuten zum Download anzubieten, dann würde ich immer sagen, also außer es ist jetzt vielleicht hier, keine Ahnung, ein Label, wo nur Kacke rauskommt und wo ich sage, das kann ich jetzt aber gar nicht verkraften irgendwie, dass wir da irgendwie auch mit aufgeführt sind. Aber dann würde ich sagen, ist das, wenn das vom Label Profil her passt, dann würde ich sagen, ist das eigentlich immer cool und grundsätzlich, also meine Meinung zu es ist sowieso, dass Musik einfach online verfügbar sein sollte. Also ich für meine Band möchte, dass meine Musik online verfügbar ist. Und wie gesagt, wenn da jemand sagt, irgendwie mir gefällt das, ich möchte das in irgendeiner Form verbreiten, dann würde ich immer sagen, ja, warum nicht? Genau, es sollte niemand ein schlechtes Gewissen haben, weder beim Anhören noch beim Weitergeben noch beim Benutzen für irgendein Projekt als Hintergrundmusik. Die Musik sollte halt immer positiv belegt sein. Wie geht's denn weiter bei euch? Ihr habt jetzt gerade eine kleine Tour hinter euch. Was war das? Berlin, Leipzig, München, glaube ich? Mhm, genau. Wie war das erstmal? Ihr wart bestimmt eine Weile nicht mehr auf Tour, kann ich mir vorstellen. Du hast gesagt, das letzte Konzert davor war im Sommer. Mhm, genau. Wir hatten im Sommer ein Konzert gespielt, dann hatten wir noch drei Konzerte gespielt mit The Dope zusammen. Im Oktober war das gewesen. Das war sozusagen mal so ein Antesten, wie funktioniert das, wenn wir quasi mal ja, mal über dieses erste Antestkonzert hinaus auch mal so außerhalb von Berlin spielen. Das lief, sage ich mal, ganz, ganz okay im Oktober. Und ja, jetzt diese drei Konzerte, jetzt waren eben die ersten Konzerte in der Fünferbesetzung. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz flashig. Also das ist quasi die Live, meine derzeitige Live-Traumbesetzung. Und da wollen wir mal hoffen, dass da auf jeden Fall nochmal ein paar Konzerte im Sommer gehen. Ansonsten ist jetzt aber erstmal angedacht, EP 2 rauszubringen, die fertig zu packen und ja, dann mal weitersehen. Bernd, was ist so dein Wunsch in Richtung Zukunft und was Öki angeht? Mein Hauptziel ist einfach, Musik zu machen, die sich gut anfühlt. Und das Ganze live umzusetzen macht auch Spaß und das ist eine parallele Schiene im Prinzip. Wobei gerade live Wohnzimmerkonzerte finde ich eigentlich auch eine sehr spannende Sache. Das schließt so ein bisschen Schlagzeuge auch aus, aber ich finde Wiki und Wohnzimmer passen irgendwie sehr gut zusammen, weil es ja auch mit der Entstehungsgeschichte was zu tun hat. Da kann ich mir auch noch vorstellen, dass da mehr geht. Mit Wohnzimmern. Ja, sehr schön. Vielleicht dann zumindest in Berliner Wohnzimmern mal häufiger Wiki. In diesem Jahr 2014 hat er gerade erst begonnen. Noch eine Menge Zeit für Konzerte. Ja, schön, dass ihr da wart. Nils Schäfer, Bernd Plonsch von Öki. Mhm. Und zum Abschied hören wir noch ein Stück der Yes-EP. Und was passt da eigentlich besser als Outro? Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank ebenso. Dankeschön. Still fear the things we never did. All the loves we should have given. We never gave. See all the fog has disappeared. We don't wonder that we don't feel one single thing. One single thing. One single. One single thing. We made a plan to leave this place. Funny how we never chose. One single step. Single stop. We'll be right back. Outro von Oiki aus Berlin, das letzte Stück der Band für heute. Interessanterweise eröffnet das übrigens ihre aktuelle Yes EP, trotz dieses Titels, das eigentlich darauf schließen lässt, dass es das letzte Stück sein müsste. Wie auch immer, die Yes EP findet ihr bei der Musikplattform Bandcamp. Und dort gibt's auch Musik von Oskar Schuster. Auch er kommt aus Berlin. Das war's aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten, denn bei Oskar Schuster steht ganz allein das Klavier im Vordergrund. Seine Musik erinnert oft an die von Jan Tiersen und diese Referenz passt auch bei seinem neuesten Stück noch. Vals imaginaire. Vals imaginaire von Oskar Schuster. Wer mehr über den jungen Berliner Pianisten erfahren will, in der 69. Frequency Podcast Episode gibt es ein ausführliches Interview mit ihm. Wir bleiben bei Instrumentalklängen und kommen jetzt zu einem Künstler, der auf seine intime Art auch an Oskar Schuster erinnert. Bei Andy Roden alias Gilly Cuddy geht's aber nicht ums Klavier, sondern um die Akustikgitarre. Die steht da nämlich ganz stark im Fokus. Plays Guitar Again heißt sein neues Album. Daraus hören wir dieses Stück hier, Adventure Darling. Thank you. Taron Gabriel aus Vancouver. The Taylor nennt er sein Musikprojekt und das vermischt psychedelischen Folk mit Dubstep-Atmosphäre. Finde ich zumindest sehr eigenwillige Mischung. This Fever heißt sein neues Album. Und das kann man auch nicht wirklich nebenbei hören. Also man braucht schon ein bisschen Zeit, man muss dem Album auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Dann ist es aber auch wirklich erhellend, denn es füllt diverse musikalische Schubladen und lässt sie regelrecht überquillen. Und das zu entdecken macht durchaus Spaß. Also eine Klangreise, die sich lohnt. Lohnenswert, aber vor allem auch empfehlenswert, ist auch die Musik von Mark Neybauer. In Philadelphia schraubt er an seinen absolut eindringlichen Gitarrensounds. Kürzlich erschien ein neues Stück von ihm, Cowards Get What They Deserve. Don't know what you think you heard. Get What They Deserve von Mark Neybauer und Band. Mittlerweile ist aus seinem Solo-Projekt eine vierköpfige Gruppe geworden und das hat bestimmt seine Vor- und Nachteile. Alleine ist man wahrscheinlich flexibler, aber auch eingeschränkt. Mit diesem Problem bzw. mit dieser bipolaren Ansicht auf das Musikmachen setzt sich auch Stéphane Richard alias Saint Samuel auseinander. Der gute Mann kommt aus Montreal und mal produziert er seine eklektischen Popklänge ganz allein, mal holt er sich wieder Unterstützung von befreundeten Künstlern. Ende 2013, also gerade im vergangenen Jahr, hat er eine Werkschau veröffentlicht und zwar ein retrospektives Werk, kann man fast sagen. Ein Rückblick auf seine Musik aus den Jahren 1992 bis 2012. Chronos heißt das Album. Zum Abschied hören wir daraus den Titeltrack Chronos. Mein Name ist Christian Grasse. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.